I phone. Nehmen Sie bitte wieder Ihr Smartphone in die Hand. Rufen Sie eine Karten-App auf, suchen Sie nach der Gutenberg Road, wählen Sie einen beliebigen Punkt darauf, am besten per Street View, einen Straßenabschnitt, eine Häuserfassade, ganz wie Sie möchten, und machen Sie einen Screenshot davon. Öffnen Sie nun Ihre liebste Social-Media-App und teilen Sie das Bild ohne weiteren Kommentar. Fühlt sich komisch an? Verständlich, denn das Bild einer Straße der amerikanischen Kleinstadt Jefferson Town hat vermutlich so überhaupt nichts mit Ihrer Selbsterzählung zu tun. Es sagt Ihnen nichts, es sagt Ihren Kontakten nichts, es hat auf Ihrem Profil keinerlei narrativen Wert. Für niemanden. Kaum ein Gerät in der Geschichte der Menschheit war so mächtig und hat so einen Einfluss auf das Leben vieler Menschen gewonnen wie das Smartphone. Und um seine schier unendlichen Möglichkeiten zu bändigen, um den ständigen Informations- und Aktivitätenüberschuss, der in ihm steckt, halbwegs sinnvoll und praktikabel zu selektieren, nutzen wir erzählenden Affen genau das eine Instrument, das uns am effektivsten mit Sinn versorgt: Geschichten. Wir können gar nicht anders, als Input wie Output sofort in Geschichten zu denken. Und so wird auch unsere Selbstdarstellung zur Selbsterzählung bis hin zu einzelnen Fotos, in der Regel nicht von öden Straßen fremder Länder, sondern von dem Gegenstand, von dem wir bewusst oder unbewusst am liebsten erzählen, sofern wir soziale Medien benutzen und welches für uns am verfügbarsten ist: uns selbst. Fußnote: Machen Sie das von öden Straßen fremder Länder bitte trotzdem und nutzen Sie dafür den Hashtag erzählende Affen. Wir haben es auch gemacht. Und wenn auch nur wir beide und Sie sich trauen, sind wir ein klar abgrenzbares Kollektiv mit einer gemeinsamen Identität. Leserinnen dieses Buches, die sich nicht scheuen, auch mal etwas Sinnloses zu posten. Wir haben eine Geschichte, die wir erzählen können, falls uns jemand fragt, was zum Teufel wir in Jefferson Town wollen. Wir antworten nichts und denken an diese Stelle dieses Buches.